Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem Aushilfs-Jedi und dem Zeilenende. Erstmal noch einen Schluck trinken, wa? Ja, auf jeden Fall. Es ist heiß. Hm. Ja. Und dann ist es draußen auch noch warm. Ja, also Leute, hallo, da übrigens, ich glaube, wir sind auf Sendung. Leute, so vergesst das Trinken nicht. Genau, trinken und Wasser. Mhm. Ansonsten ist das hier nicht schön. Ja, es ist echt heiß. Wie gut, dass wir in den Kellerkatakomben sitzen. Hier ist trotzdem warm. Also viel zu warm. Also stell dir mal vor, wir würden ganz oben sitzen. Da wäre es noch heißer. Ja. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Du bist so unsere Modeexperte. Ja, können wir gleich mal über das heiße Wetter reden. Ja, reden wir über das heiße Wetter. Also nicht über das heiße Wetter an sich, weil über das Wetter reden alle anderen auch. Wir reden mal über das Phänomen, das durch diese Hitze entsteht. Knappe Bekleidung. Ich war jetzt die Tage mal so hier in der Königstraße unterwegs. Ja. Und Himmel gibt es kurze Hosen. Aber wirklich kurze Hosen. Ja, die nennen sich Hotpants. Genau, oder fast gar nicht mehr Pants. Fast gar nicht mehr so stringmäßig oder was? Ja, also was mir aufgefallen ist, und das, da musst du mir jetzt mal helfen. Also du bist ja als Modeexperte wirklich am Puls der Zeit. Ja, manchmal. Und zwar, die Damen tragen in der Zwischenzeit ja sehr kurze Röcke, ja sehr kurze Hosen, ja aber ja du hast obenrum so im Dekolleté-Bereich ja immer noch relativ viel bedeckt. Also es ist tatsächlich unten kurz, oben bedeckt. Ja. Und du möchtest jetzt wissen, warum das so ist. Ja, tatsächlich. Also es ist ja wirklich auffallend. Du siehst untenrum was nichts. Also da, die tragen nichts. Das ist noch ein bisschen... Ja, also sieht man untenrum ganz viel und obenrum nichts. Ja, also untenrum hast du halt wirklich Bein von... Da, wo der Oberschenkel anfängt, bis da, wo der Fuß aufhört. Ja. Und obenrum hast du... Jo, ein T-Shirt. Oder... Oder ein Walle-Walle-Gewand. Oder ein Walle-Walle-Gewand. Oder du hast tatsächlich... Also, zumindest bis oben geschlossen. Manchmal sind noch... Manchmal ist es ärmellos. Mhm. Aber tatsächlich ist es... Ja, relativ Dekolleté-unfreundlich. Ja, klar. Weil das Dekolleté sehr empfindlich ist und du dir das nicht verbrennen willst. Ist doch ganz simpel. Das ist die Lösung dahinter. Ja, das ist die Lösung dahinter. Nein, also ist es eigentlich noch sehr viel komplizierter. Wenn du dir mal italienische Mode beispielsweise anschaust, dann wirst du feststellen, dass die aus sehr viel, aber sehr lockerem Stoff besteht. Okay. Dass das so sehr weit ist. Das könnte man jetzt auch untenrum machen, aber da die meisten Frauen doch mittlerweile etwas stämmiger gebaut sind, sehen die in der Marlena-Hose noch stämmiger aus. Nein, wir reden nicht von den Frauen, die tatsächlich modisch besser mal mehr tragen, um nicht zu viel zu zeigen. Also wir nehmen jetzt tatsächlich mal... Ich bin der Meinung, dass jede Frau nicht so viel zeigen sollte. Ah ja. Weil je luftiger du es hast, desto besser ist es, dann schützt du deine Haut nämlich vor Sonnenstrahlung. Ja, aber das tun die ja an den Haxen nicht. Also die Haxen sind ja wirklich offen. Ja, die müssen knusperig werden. Ah ja. Also gut, da... Achte mal drauf. Also das ist echt... Achtung. Du musst mal echt auf Frauen schauen. Meinst du? Also ja, ja. Ist ja jetzt ungefährlich, ne? Weil man keine Dekolletés sieht. Genau. Also du bist noch nicht mal... Und Beine magst du ja auch. Auf gewisse Art und Weise. Ja, wenn sie knusprig sind. Dementsprechend. Wollen wir mal hier einleiten? Einleiten. Ja, leite mal was ein. Aus Prinzessin Zeilenendes Nähkästchen. Ich habe ja ein Herz für junge Menschen und ich habe vor einiger Zeit festgestellt, dass ich einen Twitter-Account habe, der irgendwie bespielt werden möchte. Ah ja, und du kümmerst dich jetzt auch um die Mode von jungen Menschen, oder? Ich kümmere mich auch um die Mode von jungen Menschen und gebe da Tipps, was mir vor allen Dingen... Also ansprechende Mode. Ansprechende, also. Ansprechend, aussprechend, ja... Mode, die man in kurzen Sätzen von sich geben kann. Jetzt weiß ich auch, was ich auf meinem Instagram-Account demnächst treiben kann. Outfits zeigen. Outfits zeigen, ja, ja. Wunderbar. Von jungen Damen. Und jungen Herren in viel zu kurzen Hosen. Okay. Ja, obenrum tragen ja manche Herren ja gar nicht mehr so viel. Also obenrum. Bei den Herren ist es ja tatsächlich so, das Muscle-Shirt ist ja schon so. Das Muscle-Shirt ist schon verdammt viel, wenn Muscle-Shirt dann an den Seiten tief ausgeschnitten. Zumindest bei denen, die es tragen können. Aber ich will jetzt dein Thema nicht... Wir können auch gerne über junge Menschen und Mode sprechen. Nein, aber was mir aufgefallen ist, dass die alle so verzweifelt sind auf Twitter momentan. Warum? Da steht schon im Profiltext, dass sie irgendwie alle lonesome sind und niemand hat sie lieb und so. Es gibt so eine riesige Depressionswelle, die gar nicht zum Sommer passt. Okay. Ja, und dann dachte ich mir, diesen Menschen muss man helfen und dann habe ich mich halt... Das ist doch eigentlich gar kein Problem, ey. Inzwischen gibt es auch Ehe für alle. Also du darfst im Grunde alles heiraten und damit auch mit allem anbahnen, was es ja, denn gibt. Das genau, ist das ist gar nicht das Problem. Das dachte ich mir auch und dann ist man auch noch auf Twitter, wo man so echt so ziemlich alles von der twitternden Katze bis zum echten Menschen findet. Ja, also. Aber offenbar haben, und wo es total entspannt ist, aber die haben trotzdem noch furchtbare Probleme anscheinend andere Menschen anzusprechen. Dann wollte ich diesen Menschen helfen und habe recherchiert. Bin dann auf ein Internetportal namens Planet Liebe gestoßen. Ah ja, also die haben einen ganzen Planeten für sich quasi? Ja, das ist die Venus offenbar. Und das ist dann so ein Gangbang-Portal oder was ist das? Das dachte ich auch erst und ich war schon ganz begeistert und dann war das auch nur, das ist irgendwie offenbar die Bravo ins Internet verlängert. Ja, aber die Bravo gibt's doch auch im Internet. Ja, gibt's da Foren? Ich glaube schon, aber was ist jetzt diese Planetliebe? Jetzt lass mich mal. Also das klingt schon sehr, sehr schmuddelig. Das klingt sehr schmuddelig und ich war schon total begeistert, ne, weil ich hatte frei und dachte mir, so ein hübscher Vormittag in einem schmuddeligen Eckchen des Internets, sowas gibt's ja schon, habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ja, und dann klicke ich da drauf irgendwie und dann tummeln sich da so lauter junge Menschen, 15, 16 bis 20, und jammern. Okay. Ja, aber die können doch rausgehen und. Und sich treffen. Und sich treffen. Und, ja, oder auf Twitter gehen. Dachte ich mir. Ja, aber, und wo ist jetzt das Problem? Ja, das wüsste ich auch gerne. Also es ist im Prinzip wie vor 20 Jahren auch. Die stellen sich die Fragen, wie soll ich sie ansprechen? Worüber sollen wir sprechen? Und wir haben uns 5-mal getroffen, aber nichts passiert. Okay. Und ja, das kann man ja ganz einfach abhandeln. Das könnte man total gut abhandeln. Ne? Aber überleg dir das mal, du hast so viele Kommunikationsmöglichkeiten mittlerweile mehr bei diesen Menschen und sie nutzen es offenbar immer weniger. Und irgendwie, ich habe mich gefragt, wann ist das eigentlich passiert, dass die Menschheit ihre Eier verloren hat und sich nicht mehr traut, irgendwelche Risiken einzugehen? Das war schon immer so eigentlich, glaube ich. Ja, wenn ich mir das so anschaue, Also seit wir nicht mehr in Kriege marschieren, seit wir nicht mehr nach Frankreich marschieren und da die Mädchen reihenweise. Ja, aber das hat ja irgendwie immer so geklappt. Ich meine, der wie soll ich sie ansprechen? Das ist ja so ein Evergreen. Ne? Ja gut, ich meine, da ist natürlich die Frage, was ist die Alternative dazu? Wenn sie nicht ansprechen, dann passiert nichts. Ja, ja, klar. Also wenn du es nicht machst, im Grunde ist es ganz simpel. Wenn du es tust, lernst du sie kennen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Wenn du sie nicht ansprichst, lernst du sie definitiv nicht kennen. Auf keine Art und Weise. Sprich, ja. Dann, was war die zweite Frage, die da so dauerbrennt? Naja, worüber sollen wir miteinander sprechen? Ja, auch Dauerbrenner. Ja gut, ich meine, da kann man sie doch einfach mal fragen. Da kann man sie einfach mal fragen. Oder die gute alte Vertrieblerweisheit bringt die Menschen dazu, über sich selbst zu sprechen und stelle dann Fragen. Perfekt. Das ist ja eigentlich im Grunde ganz easy. Also, hallo. Hallo, du bist aber braun. Warst du in Urlaub? Hallo, was interessiert dich tatsächlich im Leben? Ja, sag, meinetwegen auch das, wenn man ein bisschen straighter ist. Und ganz ernsthaft, wenn du da eine siehst, die ein Buch liest, frag sie doch, was sie da liest. Und das ihr Lieblingsgenre ist. Und ob sie Hoffnung hat, dass der Prinz am Ende die Prinzessin kriegt. der Prinz den anderen Prinzen. Oder das. Darüber könnte ich auch stundenlang reden. Aber weißt du, der Unterschied zu früher ist, das ist mir immer wieder begegnet. Wir haben uns 5-mal getroffen, aber nichts passiert. Weißt du, die treffen sich, die unterhalten sich, die erzählen, wie toll das ist, was für tiefsinnige Gespräche man miteinander führt. Und die mögen sich offenbar auch. Und dann kommt irgendwie so ein jammervoller Post, aber sie geht nicht den nächsten Schritt. Oder wie soll ich denn jetzt den nächsten Schritt machen? Also das sind Typen, die jetzt quasi fragen... Das sind Typen, das sind auch Mädels und das ist bunt gemischt. Also das kann man nicht auf ein Geschlecht festlegen. Okay. Also grundsätzlich habe ich mir ja fast schon gedacht, eigentlich müsste man diese ganzen Fragensteller einfach zusammenschmeißen. Das würde wunderbare Beziehungen ergeben. Aber so einfach machen sie es dann doch nicht. Ja, das ist das Problem, wenn quasi von jedem Date immer nur einer quasi im Forum nachfragt. Ja, ne? Aber, also irgendwie hat das früher doch, also zumindest die Frage hat es doch früher nicht gegeben, dass man irgendwie sich fünfmal getroffen hatte und sich dann fragen musste, wie es weitergeht, weil es irgendwie weitergegangen ist. Doch, ich glaube auch da ist natürlich, die Frage ist natürlich wirklich, okay, man hat sich 5-mal getroffen, 6-mal getroffen, keine Ahnung. Also spätestens, wenn man sich 5-mal getroffen hat, und dann nichts passiert ist, dann muss man sich doch einfach nur mal die Frage stellen, warum hat man nichts getan, das was passiert. Denn tatsächlich, wenn, also vielleicht fehlt da tatsächlich etwas, das sich Anziehung nennt, vielleicht fehlt da tatsächlich so dieses, keine Ahnung. Das glaube ich noch nicht mal. Finden die sich vielleicht gar nicht sexy? Haben die keinen Geschlechtstrieb in dem Sinne, dass sie sagen, die scheuche ich mal richtig durch die Hecke. Ich glaube, es ist viel schlimmer. Das Problem ist, dass die sich so in diesem, ach, das ist alles so wunderbar und wir haben tiefgründige Gespräche und so, dass die sich so massiv da drin eingerichtet haben, dass sie sich nicht mehr trauen, was zu riskieren und an diesem Status quo was verändern wollen. Sie wünschen sich das zwar eigentlich, aber dann haben sie nicht die Eier, egal ob Männlein oder Weiblein, jetzt zu sagen, ich mag dich mehr als sowas, sind wir zusammen oder... Ja, aber warte mal, sie einfach zu schnappen und ihr einen Kuss auf die Lippen zu drücken. Ja gut, ich meine, das ist ja immer noch so ein bisschen, da steckt ja immer noch so ein bisschen der Teufel im Detail. Also das Eichhörnchen ist ein Maulwurf. In dem Fall, nein, tatsächlich ist es ja so, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Zwischen, meinst du? Ja, sicherlich. Zwischen sie einfach schnappen und knutschen und sprechen, da ist schon eine Brücke. Aber tatsächlich... kann man da durchaus so Wege dahingehend finden, dann muss ja Anziehung da sein. Man muss ja überhaupt erstmal die Laune darauf haben, zu sagen, okay, wir sitzen jetzt hier auf einer Bank und knutschen. Ich meine, im Notfall thematisiert man es einfach. Meine Güte, dann sollen die beiden drüber sprechen, zu sagen, so, wir haben jetzt so die Lebensgeschichte miteinander ausgetauscht, jetzt knutschen? Du hast ja auch Bock, du hast es im Forum geschrieben, also lass uns doch... Ja, aber das tun sie einfach nicht. Ja, tatsächlich, aber grundsätzlich, ich glaube, da fehlt die Anziehung. Da fehlt tatsächlich die Anziehung. Oder sie kennen es halt auch nicht anders aus den einschlägigen Foren halt. Das verstärkt sich auch. Die lesen natürlich, okay, ja, bei mir hat es nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht weiter. Ja gut, wenn der eine es nicht weiß, dann weiß es der andere vielleicht auch nicht. Ja, nee, die geben sich ja immer total die tollen Ratschläge gegenseitig. Zum Beispiel? Das habe ich dann irgendwann nicht mehr mitprotokolliert, weil mir das zu weinerlich war. Aber es ist grundsätzlich so, dass, keine Ahnung, bis hin zum klassischen, setzt euch auf eine Parkbank und rücke stückchenweise näher und schau mal, was passiert. Also ist mein Klischeelämpchen fast durchgebrannt, als ich das gelesen habe. Das kann ich mir vorstellen. Aber tatsächlich, ist das das Problem der Jugend von heute? Das ist das Problem der Jugend von heute. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die nichts mehr riskieren wollen, dass das das Problem ist. Die machen nur noch was, wenn es safe ist. Wenn sie quasi wissen, ich schnapp sie jetzt und drück ihren Kuss auf die Wange, dass sie das total toll findet und dann das Gesicht nach rechts oder links schiebt und dass sich dann die Lippen vereinigen. Und wenn das nicht passiert, dann tue ich es auch nicht. Okay. Vielleicht hat aber auch die Jugend von heute, die da auf diesem Planeten rumhockt, vielleicht hat die aber auch tatsächlich schon die... Ja, super, jetzt haben wir die Polizei. Das ist die Dating-Polizei. Ja, wir berichten jetzt trotzdem, das ist uns egal. Wir geben da nichts drauf. Also tatsächlich ist es jetzt so, dass... Die Polizei, sage mal... Marlena hat das jetzt die Tage mal wieder thematisiert. Und zwar, vielleicht hat diese Jugend auf diesem Planeten, jetzt ist ja auch gut, liebe Polizei, sag mal. Marlena hat thematisiert, da hat dieses komische Podcast-Phänomen. Es gibt ja in Berlin so viele Podcasts. Ja. Und in Berlin gibt es ja fast nur Sex-Podcasts. Ja, so viele, dass ich gar nicht mehr verstehe, dass die bei Planet Liebe alle irgendwie keinen Sex haben. Genau, also eigentlich müsste man den Leuten von Planet Liebe einfach mal... Auf jeden Fall gibt es da einen Podcast, der da heißt... Ja? Man's Couch. Man's Couch. Und den hat sich Marlena mal angeschaut. Angeschaut. Also angehört. Okay. Marlenas Presseschau. Die haben tatsächlich über einen Cosmopolitan-Artikel gesprochen und vielleicht hat die Jugend von heute tatsächlich dieses Problem quasi, dass sie eigentlich Angst davor haben, was passiert, wenn sie dann miteinander korpulieren. Meinst die Cosmopolitan ist doch was für die jung gebliebene Frau ab 40? Nein. Das geht schon bei den Mitte 30ern wohl los. Und ja, aber auch nur, wenn sie schon Zellulitis haben. Auch schon 20ern tatsächlich geht es ja da auch um diese moderne Dating-Welt. Okay. Und ich glaube, die Jugend von heute hat halt Angst, dass sie dann irgendwann mit Benching, Breadcrumbing und Ghosting zu tun hat. Was für ein Viech? Mit Benching, Breadcrumbing und Ghosting. Ist das ansteckend? Scheinbar. Also auf jeden Fall informiert die Cosmopolitan über Strategien. Beziehungsweise ja. Man's Couch beschäftigt sich mit dem Thema. Und beschäftigt sich auch mit den Strategien. Ah, okay. Wie man tatsächlich gegen und warum... ja, okay, also Benching, Breadcrumbing und Ghosting. Benchmarking ist also eine Dating-Strategie. Nein, Benching. Benching. Also jemanden auf die lange Bank schieben, das ist wohl tatsächlich... Ah. Wenn, also, das, für mich die Frage ist ja tatsächlich, sind es Phänomene, ja, die eigentlich durch die moderne Welt entstanden sind? Also durch, Bänke gibt es schon eine ganze Weile. Also durch all diese lustigen Dating-Apps und ja. Co. und durchs Internet? Oder gab es das eigentlich früher schon? Man hat nur andere Phänomene, Beschreibungen dazu gehabt, beziehungsweise manche... Nehmen wir mal das Ghosting. Ja, bitte, ich hätte gerne ein Beispiel. Also Ghosting ist... Nehmen wir an, du lernst jetzt samstagabends den netten Kameramann kennen. Ja. Und... scheuchst den durch die Hecke. Ja. Oder durch die Kissen. Oder durch beides, ja. Dann nannte man das früher einfach einen One-Night-Stand. Mhm. Und wenn man da am nächsten Tag nicht die Telefonnummer ausgetauscht hat... Dann war das immer gut. Dann war das doch grundsätzlich das Zeichen, okay, da passiert nichts. Mhm. Durch Dating-Apps und durch das Internet hat man ja quasi Kontaktmöglichkeiten... Ja... die auf dem Weg zum One-Night-Stand anbahnend helfen. Mhm. Das heißt aber, man hat Kontakt. Ja. Sei es durch Chat, sei es durch Facebook-Profile, sei es durch alle möglichen Telefon-Kommunikationswege, also ja. Messenger oder einfach nur Telefonnummer, mhm. sei es durch irgendwelche Dating-Apps. Mhm. Und wenn dann nach dem Sex ja. der Mensch sich nie wieder meldet, ja. dann ist das Ghosting. Okay. Wenn also quasi einfach nur die komplette Kontaktaufnahmemöglichkeit verschwindet, der Mensch also quasi wie ein Geist verschwindet, mhm. dann ist das Ghosting. Ja. Das gab es früher einfach nicht, weil quasi bei einem One-Night-Stand oder bei einer Affäre, die du möglicherweise aus einem Club mitgenommen hast, ja. die sich dann aus Clubabenden, man sah sich jeden Abend in dem Club und dann hat man halt miteinander irgendwie, und wenn der nicht da war an dem Abend, hat man halt irgendwen anders mitgenommen, ja. oder diejenige war dann halt tatsächlich mal da und dann hat man die mitgenommen. Also je nachdem, Männlein, Weiblein, ja, wir sind ja da offen genau. in unserer Kommunikation. Und dementsprechend, wenn du quasi da jemanden mitgenommen hast, diese Kontaktmöglichkeit, wenn diese Person dann einfach nie wieder in diesen Club gegangen ist, wäre das ja quasi auch Ghosting gewesen. Ja. Aber wenn diese Person einmal in diesem Club war und eben ausgerechnet an dem Abend hast du die Person mitgenommen und was mit der angefangen, ja, Hecke, Kissen, Couch, was weiß ich, Parkbank. Ja, aber also so wie ich das sehe, also wenn sie dann weiterhin in den Club geht und einfach so tut, als würde sie dich nicht kennen, dann ist das doch auch Ghosting gewesen. Ja, aber das wäre socially awkward. Also zu sagen, dich kenne ich gar nicht. Ja, nee, nee, nee, nee, nicht so explizit, einfach wegdrehen. Achso, aber das ist kein Ghosting, weil Ghosting bedeutet tatsächlich jegliche Kontaktmöglichkeit abbrechen. Ja, aber das ist ja quasi, also mit den beschränkten technischen Mitteln der damaligen Zeit. Wieso, kannst du DJ gehen und sagen, hier, ich wünsche mir für die Hannelore, mit der war die Nacht super, da wünsche ich mir jetzt von der Helene... Ja klar, aber wenn sie da... Atemlos durch die Nacht, um an die atemlose Nacht zu erinnern. Großartig, ja. Da freut sich die Hannelore natürlich auch, wenn sie auf der Tanzfläche steht und auf einmal läuft atemlos durch die Nacht. Und der DJ sagt noch durch... Und hier heute vom Hannes für die Hannelore atemlos durch die Nacht und er erinnert sich an die atemlose Nacht. Das wäre doch schön. Okay. Nein, das wäre nicht schön. Also das wäre socially awkward. Ja, eben. Und dementsprechend, das ist kein Ghosting. Das ist einfach nur asozial. Wenn sie ihn ignoriert, ist das doch genauso wie bei WhatsApp jemanden blocken. Nee, eben nicht, weil bei WhatsApp jemanden blocken ist einfach tatsächlich jegliche Kontaktaufnahme unmöglich machen. Wenn du jemandem gegenüberstehst... Ja, aber streng nach Watzlawick ist das ja auch eine Art von Kommunikation, nämlich einfach keine weiteren Kommunikationsakte zuzulassen. Und ob ich das jetzt physisch mache oder... Ja, aber physisch, du hörst ja trotz allem, was der Mensch sagt, möglicherweise. Du kriegst es ja trotzdem mit. Also dementsprechend, Ghosting ist einfach nur tatsächlich wie ein Geist disappear. Ja. Wirklich nicht mehr im Leben stattfinden. Also wirklich jegliche Kontaktoption. Weil du kannst ja, wenn du dich wegdrehst, kann diese Person dich trotzdem weiter zutexten. Ja. Und du hörst es ja trotz allem. Du bekommst es ja trotz allem mit. Mhm. Und du kannst natürlich durch Kontakte, die du dann... Also, wenn ich dir jetzt sage, du kannst du mal deiner Mitbewohnerin sagen, dann ist das quasi eine indirekte Kommunikation. Das gibt es ja. Da dann nicht. Aber, mehr, weil du quasi über WhatsApp, ja, wenn du jemanden blockst, du kennst ja niemanden von den Leuten, mit denen die Person zu tun hat. Also, Ghosting ist wirklich dieser komplette Kontaktabbruch jeglicher Möglichkeit beraubt. Und das ist halt tatsächlich dieses, okay, verschwindet einfach im Nichts. Ja, aber also so wie ich das sehe, das Ghosting hängt dann, ob Ghosting wirklich Ghosting ist, hängt nur vom Eifer des Geghosteten ab, wie fähig diese Person in Sachen Stalking ist. Also ich meine, Stuttgart hat 700.000 Einwohner, den findet man schon wieder. Ja, es geht ja eher darum, also ich meine, natürlich, du kannst diese Person auch vor der Türe auflauern, wenn du da übernachtet hast. Aber es geht ja eher darum, dass quasi Ghosting, also als bei einem One-Night-Stand früher oder bei einem wenn du mehrmals mit jemandem irgendwie einen Abend nach einem Club hattest und die Person war dann einfach nie wieder dort, dann ist das einfach okay, Pech gehabt. Ja. Man hat nie Kontaktmittel miteinander ausgetauscht, aber wenn da quasi der Kontaktabbruch erfolgt, nachdem man eigentlich Kontaktwege ausgetauscht hat, dann ist es Ghosting. Und da frage ich mich halt, ist das ein neues Phänomen, weil es das gibt oder wie du ja eben sagst, ist also, das eigentlich ein altes Phänomen? Ich finde, Ghosting ist einfach, also wenn man es so nimmt, ist Ghosting einfach die legitime digitale Variante von einfach auf normalem Wege keine Nummern austauschen und darauf vertrauen, dass man sich nur noch irgendwann zufällig über den Weg läuft. Den Lieblingsclub wechseln. Okay. Sonst irgendwas. Weil tatsächlich, ich dachte, da, also ich meine, für mich ist es ja, wir reden ja, wir sind ja ein Verschwörungspodcast. Ja. Und für mich als Beziehungsmensch ist das ja eh alles Verschwörung. Also dieses ganze Dating-Gedöns. Heutzutage ist ja eh alles Verschwörung, alles Marktverschwörung, weil du kannst ja irgendwie Geld damit verdienen. Ja, klar. Also und dann kannst du natürlich auch so Begriffe wie Ghosting erfinden. Ja. Früher hat man einfach gesagt, man redet nicht immer miteinander, heute nennt man es Ghosting. Ja, kann man dann Geld mit verdienen, weil es bestimmt irgendwelche Ghosting-Therapeuten gibt, die da Rezepte gegen finden. In 5 Schritten nie mehr geghostet werden. Oder so ghostest du jede Frau in 7 Schritten. Ich setze da mal einen Online-Kurs auf. Könnt ihr buchen. Ja, okay, die Elite bietet demnächst Ghosting-Kurse an. Dann haben wir ja Benching. Ja. Benching ist tatsächlich ein Phänomen, das es wohl so auch früher nicht gegeben hat. Ja, worum geht's da? Benching ist auf die lange Bank schieben, wobei ich da jetzt nicht ganz verstanden habe, ob Benching bedeutet, du wirst auf die lange Bank geschoben, aber da passiert am Ende tatsächlich was, oder ob Benching nicht eigentlich quasi am Arm, langen Arm verhungern lassen ist. Sprich, der Mensch, oder beziehungsweise möglicherweise muss da dann schon mal was gelaufen sein. Ja. Also sprich, die haben miteinander einmal korpuliert und danach schiebt man die Person auf die lange Bank, so im Sinne von hab ich mal safe, hab ich mal auf der Seite. Das ist dieses Warmhalten einfach, ne? Hin und wieder Nachrichten. Nein, das ist Breadcrumbing. Das wiederum ist Breadcrumbing. Breadcrumbing ist, du hattest mal was miteinander und dann wirfst du immer so ein Bröckchen, so ein Brotkrumen zu. Das ist Breadcrumbing. Quasi, das ist so dieses... Okay, aber dann ist, vielleicht ist Benching dann ja tatsächlich was, nur digital Kontakt halten, gewisse Vertrautheit herstellen durch Kommunikation, aber eben nicht so ganz ranlassen. Ja, wahrscheinlich. Also Benching würde dann hinhalten sein. Und ja. Breadcrumbing ist halt dieses, stell dir vor, du hattest mit dem Kameramann eine heiße Nacht. Ja. Und ihr habt am nächsten Morgen gefrühstückt. Ja. Und er hat dir die Nummer dagelassen. Mhm. Und du hast den fatalen Fehler gemacht. Du hast ihm in WhatsApp geschrieben und gesagt, du, mir fehlt dein Lächeln. Mir fehlt dein Lächeln. Denkt sich der Kameramann, jo, den habe ich im Sack. Oder am Sack. Demnächst mal wieder. Mal gucken. Und dann hat der Kameramann aber mal was mit der Regieassistenz und dann hat er was mit dem Schnittmenschen. Und dem Hauptdarsteller. Und dem Hauptdarsteller. Und dann denkt er sich, Zeilenende muss ich mir aber warm halten. Na? Lächeln, Smiley. Und das Zeilenende sitzt dann da und sagt, hey, er hat sich gemeldet. Juhu! Und tatsächlich immer so mit einem Brotkrumen, einfach nur um warm gehalten zu werden, so im Sinne von, okay, falls ich dann doch mal, keine Ahnung, jetzt nicht mit dem Nebendarsteller was anfangen kann. Oder der mir für Freitagabend abgesagt hat. Genau, dann ruft man das Zeilenende an und dann, das bis dahin ist quasi Breadcrumbing die Taktik. Okay. Also, wie gesagt, ich verstehe es tatsächlich halt nicht, warum diese, also, auch das ist eigentlich nichts Neues. Warum muss man das neuerdings jetzt Breadcrumbing nennen, hinhalten, nennt man das? Ne, weil man das, weil man dann einen Artikel drüber schreiben kann, das ist ein neues Phänomen, das den Kauf triggert. Beziehungsweise, ist das eigentlich ein neues Phänomen oder ist das eigentlich nicht tatsächlich auch was Altes und gar nicht so schlimm, wenn man es eigentlich offen kommuniziert? Weil tatsächlich, wenn du jetzt überlegst, du gehst freitagabends aus. Ja. Lernst den Kameramann kennen. Ja. Und scheuchst ihn durch die Kissen. Ja. Am Samstag macht deine Mitbewohnerin ihm noch ein nett Frühstück. Du schläfst aus, merkst, der Sack sitzt immer noch da unten. Gut, ihr quatscht kurz. Er signalisiert, okay, er ist tatsächlich nicht an einer festen Bindung, sondern höchstens an einem festen Kamerastativ im übertragenen Sinne interessiert. An einer regelmäßige, unverbindlich, man nennt das Sexfreunde, ja. Genau, also quasi als Fuckbuddy interessiert und er kommuniziert aber auch ganz offen, okay, er hat eigentlich noch so zwei andere Fuckbuddies und vielleicht noch ein... Ja, und was man überhaupt davon halten würde, wenn man mal munter in großer Runde zusammenkommt. Nein, das meine ich jetzt nicht. Ach so. Also ich rede jetzt nicht davon, dass er Orgie anbahnt. Nein, sondern tatsächlich... Das wird die Geschichte aber schöner machen. Jetzt gehen wir tatsächlich mal diesen Weg, dass er sagt, okay, er hat eigentlich gar nicht Interesse an einer Festbindung, sondern tatsächlich an regelmäßig, unregelmäßig... On-Off-Kontakt, ja. On-Off-Kontakt. So, und dann sagt er einfach, du, pass auf, na, wie schaut's? Und dann sagst du passt gerade nicht, okay. Das gab es früher auch schon. Früher hat man tatsächlich, wenn es quasi unverbindlicher Sex war, wenn quasi das offen kommuniziert war, dass das... gelegentlich mal passieren kann. Ist das dann Breadcrumbing? Nee, das ist definitiv nicht, weil die Pointe ist, glaube ich, beim Brotkrumenwerfen ist immer eine emotionale Komponente im Spiel, dass irgendeiner von den beiden definitiv Gefühle für den anderen hat. Und also eigentlich mehr aus den Karten spielt. Weil im Grunde geht es ja immer dann darum, also es leidet ja immer nur einer, wenn Gefühle im Spiel sind und diese Gefühle nicht erwidert werden und man darauf aufbaut, dass es dann trotz allem weitergeht. Okay, nee, weil beide nicht mit offenen Karten spielen, weil auch derjenige, der mehr Gefühle hat, ne, der kann das nicht sagen, weil er sich natürlich, weil er nicht ins Risiko gehen will. Ah, damit sind wir wieder beim Planet Liebe. Genau. Ah ja. Also mit anderen Worten, eigentlich müssten Frauen, wenn sie von Männern hingehalten werden, Männer, wenn sie von Frauen hingehalten werden, Männer und Männer von Männern oder Frauen von Frauen hingehalten werden. Und Eichhörnchen von Eichhörnchen, die müssten einfach mehr miteinander sprechen. Und Schafe von Schafe. Ja, aber Dolly ist ja in sicheren Händen. Aber jetzt ganz ernsthaft, also es ist, die Cosmopolitan schreibt es ja vor allem für junge Frauen. Mhm. Das heißt, die junge Frau von heute müsste eigentlich sagen, okay, hier, pass mal auf, bevor du mich hier brettkrampst, ich hab hier Gefühle, ich hab Herz, ich fühl was hier im ganz tief drin im Herz. Macht Bum Bum. Macht Bum Bum. Und ich bin hier nicht zum Ghosten, Brettkrampen und Benchen da, sondern ich bin hier zum Bonding da und ich rede nicht von Seilen. Dementsprechend, junger Mann, wie schaut's? Genau, verhalte dich mal dazu. Kannst du Bondage, dann ist es eine Sache, kannst du Bonding, dann ist es was anderes. Genau, kannst du Double Binding, ist ganz schlecht. Double Binding ist? Das ist dieses, extremes Nähe-Distanzverhalten bei Müttern zu Kindern, was gerne zu Borderline führt. Okay, du hast gerade eben die Stimmung so richtig. Ja. Du, ich halte Beziehungen ja nach wie vor für eine psychotische Störung. Okay. Das geht auch wieder vorbei. Na gut. Hunger? Hummer? Gerne. Nein, Hunger. Ja, auf Hummer. Hm. Dann kommen wir nämlich noch zu unserem Thema der Woche, würde ich sagen. Das Thema der Woche. Was ist ein Thema? Ja, wir sind jetzt Influencer. Ich habe mich gerade von meiner Grippe erholt. Jetzt will ich nicht Influencer haben. Nein, wir sind jetzt Influencer. Also wir machen quasi Werbung für andere Leute. Andere Leute essen. Okay, gibt es wieder Kuchen? Nee, also es wird tatsächlich, so wie es ausschaut, also das hat jetzt irgendwie diese Freundin von der Marlena, diese Svenja. Ja. Die hat ja irgendwie Public Relation Management irgendwie studiert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. Ist eine seltsame. Ja. Und die wiederum, die hat jetzt irgendwie im Internet... Fang mal von vorne an. Es war so gewesen. Ja. Eine junge Dame fragte auf Facebook nach Foodbloggern. Ja. Und da hat Marlenas Freundin uns ins Rennen geworfen. Genau, die hat ja einfach mal vorgeschlagen, hier, sie kennt Menschen, die gerne essen und massig Einfluss haben. Ja. Also wir. Genau. Und diese junge Dame, die da angefragt hat, hat daraufhin rausgehauen, dass es um Essen von einem Foodtruck geht. Okay. Und dieser Foodtruck serviert quasi Essen, das wir konsumieren sollen. Ja, das und dann ich darüber gut. sprechen. Das finde ich auch gut. Und das möglichst optimalerweise positiv, denn es sei angeblich leckeres Essen. Das finde ich nicht so gut. Wieso? Weil Verrisse viel mehr Spaß machen. Ja, aber es ist ja durchaus Influencer. Also es ist so, dass wir wohl da positiv auf die Konsumentenschaft einwirken sollen. Okay, ja. Wir müssten das dann quasi auch als Werbung deklarieren. Und jetzt die Werbung. Genau, sowas. Also, und da hat dann diese Dame mal angefragt, was denn dabei rumkommen würde. Was dabei so rausspringen würde. Ja, Essen nehme ich an. Ja, so einfach war das jetzt nicht. Also, die Dame, die da in dem Auftrag des Foodtrucks wirkte, ja, meinte daraufhin, die Leute, die das Essen da influencermäßig an die Leute bringen sollen, an das Volk bringen sollen. Ja, also wir. Die sollen A, sich gefälligst schlau machen, wo der Foodtruck steht. Wir müssen uns nicht schlau machen, wir sind schlau. Na, aber wir sollen uns schlau machen, wo der steht. Okay, ja. Dann sollen wir da hinfahren. Ja. Dann sollen wir das Essen kaufen. Ja. Und dann sollen wir darüber berichten. Ja. Und zwar ist die Entlohnung Freude. Freude. Finde ich Freude. Gut. Also die Blogger, die die Dame da angefragt hat, sollen gefälligst A, einen Ort raussuchen, wo dieses Foodtruck-Ding steht. Mhm. B, sich das Essen gefälligst selber kaufen, also komplett, ja, zu eigenen Kosten. Ja. Dann weiterhin gehend das, ja, Essen sich schmecken lassen, ja, und darüber berichten. Ja. Interessanterweise musst du es dann, obwohl du es selbst gekauft hast, ja dann trotz allem als Werbung deklarieren. Also im Grunde nimmt dich niemand ernst. Mhm. Und du hast den Scheiß auch nur selber bezahlt. Und wenn es dir nicht geschmeckt hat, hast du gar noch tatsächlich... Ja. Also dementsprechend, das war die Ursprungsgeschichte. Ja, finde ich grundsätzlich ein sehr sympathisches Konzept. Sorgt nämlich, wenn jemand drauf eingeht, für Aufmerksamkeit und gewährleistet weiterhin journalistische Unabhängigkeit. Genau. Weil nicht gekauft. Muss ja also, noch nicht mal Werbung sagen davor. Weil wieso? Ist ja keine Werbung, weil... Weil du selbst gekauft hast? Ja. Doch, du musst es ja trotz allem, weil du ja quasi dafür wirbst. Ja, nee, das ist ja... Du bist ja mit denen Kooperation, du gehst ja mit denen trotz allem eine Kooperation ein. Ja, nee, das ist wie so eine 4-Sterne-Bewertung unter Amazon. Das ist ja auch keine Werbung. Na, auf jeden Fall hat sich jetzt Marlena mal hingesetzt und diesen, ja, Leuten geschrieben. Oha, mir schwant übles. Deshalb hat sie so schlechte Laune. Na, die ist gut gelaunt. Und dann hat die geschrieben, dass die meisten Vermieter das E-Werk und alle anderen eigentlich so Freude nicht als Werbung akzeptieren. Währung. Ja, also irgendwie, was nimmt ein Vermieter außer Blowjobs? Die Blowjobs meiner Mitbewohnerin. Ja, siehst du? Und dementsprechend, aber Freude sieht halt anders aus. Ja. Dementsprechend. Kohle. Ja. Kohle. Also Kohle muss irgendwie fließen, weil der Foodtruck selber fährt witzigerweise auch nicht mit Freude. Bist du dir da sicher? Ja, der braucht Benzin. Der ist doch, das ist doch so bestimmt so ein Hipster-Mobil, das irgendwie voll die alternative Antriebstechnik hat. Ja, ob jetzt da Strom oder Benzin drin ist, ist ja wurscht. Aber Fakt ist, es geht da tatsächlich um Geld. Vielleicht hat das einen Joyride. So, und da wurde dann mal nachgefragt. Ja. Daraufhin hat der Foodtrucker uns geantwortet, oder Marlena in dem Fall. Der Foodtruck oder der Foodtrucker? Der Foodtrucker. Okay. Und der wollte dann auf einmal telefonieren, ganz hektisch. Oh. So, hier können wir telefonieren. Und hat dann auch eine Telefonnummer rausgehauen. Das ist so einer, der geht beim Dating, beim Online-Dating auch gleich in die Vollen. Genau. Und jetzt das Interessante, also der Blogger, der da teilnehmen soll, der soll nicht nur die Fahrtkosten zum Foodtruck-Festival übernehmen, das Essen des Foodtruck-Essens, die Kosten für das Foodtruck-Essen, ja, sondern auch noch die Anrufkosten. Denn du musst ja jemanden anrufen und du zahlst ja dafür auch Geld. Also du zahlst auch Geld für Anrufe? Ja, natürlich. Man zahlt ja, also du musst eine Telefonleitung schalten lassen, freigeben lassen und dann anrufen. Ja. Du weißt, unser Telefon hier funktioniert nicht, wir sind Internet. Ja. Also, gut. Daraufhin hat natürlich Marlena nachgefragt und nachgehakt, ob denn diese Dame überhaupt echt sei. Und die Kooperation soll vor allem auf einer freiwilligen Basis laufen. Ja, das ist ja jede Kooperation. Genau, ja, also zwingen kann er nicht. Das ist richtig. Also es ist schon auf freiwilliger Basis. Aber das Interessante war halt, es wurde nochmal betont, andere machen das aus Freude. Ja, ist doch schön. Ja, und die Frage ist halt wirklich, wie sauber läuft sowas? Also ich finde das, wie gesagt, ich finde das sehr sympathisch, dass da versucht wird, das ganze Influencer-Wesen offenbar zu unterminieren. Und Influencer mal bei der Ehre zu packen. Also quasi zu sagen, okay, komm hierher, zahl deinen Scheiß selber und dann berichtest auch noch drüber und nennst das Werbung. Genau. So wie das Ganze mal angefangen hat. Das ist richtig oldschool. Genau, und davon können dann die ganzen Influencer leben. Ja, sie sollen davon ja gar nicht leben. Sie sollen gefälligst arbeiten gehen. Also auf jeden Fall hat der gute Mann geantwortet, dass der Foodtruck nicht, also leider nicht nur aus Freude fährt. Ja. Und erwartet auch gar nicht, dass jemand bei ihm die Werbung aus eigener Tasche bezahlen muss. Und er ist absolut nicht abgeneigt, einem Blogger eine Aufwandsentschädigung zu bezahlen. Okay. Also das war dann tatsächlich das konkrete Angebot. Eine Aufwandsentschädigung. Also quasi müssten da Fahrtkosten einreichen, ja, und vielleicht so die Arbeitszeit für den Beitrag. Also das was wir jetzt sagen, quasi machen, jetzt quasi ohne, dass wir Geld dafür bekommen, weil wir auf seinen Namen... Wir können ja trotzdem mal eine Rechnung schreiben. Wir nennen jetzt seinen Namen nicht. Machen wir nicht. Nee, wir erzählen jetzt einfach nur. Wir dokumentieren jetzt nicht. Ja. Wir nennen jetzt nicht seinen Namen. Wir könnten seinen Namen nennen und es dann investigativen Journalismus nennen. Die unsauberen Praktiken in der Foodtrucker-Branche. Nee, da könnten wir dann auch über irgendwelche Buschkängurus reden. Das wäre jetzt genauso sinnvoll. Ja, aber das ist mehr was für den Naturteil. Okay, also nee, das funktioniert so nicht. Ja. Auf jeden Fall wurde dann nochmal nachgefragt, wie es denn ausschaut. Gut, hier wäre unser Podcast und bitte schau dir das an. Und daraufhin kam dann allerdings auf einmal die Ansage, an einer Bezahlung für Podcaster sei er leider nicht interessiert. Aber sollten eure Blogger sich am Truck erkenntlich zeigen, dann bekommen wir es quasi auf seine Rechnung, das Essen. Und also das Essen, über das wir bloggen, bekommen wir dann quasi umsonst. Jetzt stellt sich mir die Frage, was heißt denn sich am Truck erkenntlich zeigen? Denn das haben wir ihn dann auch gefragt und darauf hat er leider nicht geantwortet. Da sind wir leider irgendwie Darauf gab es bisher keine Antwort. Dementsprechend, wie zeigen wir uns da am Truck erkenntlich? Machen wir da den Abwasch? Gibst du ihm einen Blowjob? Oder? Wir machen uns... Ich stolpere immer noch. Sollten eure Blogger sich am Truck erkenntlich zeigen? Ja, erkenntlich zeigen. Ich habe nachgeschaut im Duden. Ja? Da steht, dass erkenntlich zeigen sich tatsächlich eine Gunst erweisen. Also eine Freundlichkeit. Ja, genau. Darüber stolpere ich aber. Unsere Blogger, meint der jetzt quasi dich und mich im zweiten Leben? Oder wir sind ja auch die Blogger, die uns hören. Dass die sich erkenntlich zeigen müssen. Ach, du meinst, wir sollen also jetzt dazu aufrufen, dass unsere Blogger, Freunde, die hier zuhören. Das klingt fast so, als wenn wir haben ja so diverse Food-Bloggerinnen und Food-Blogger, die uns mehr oder weniger regelmäßig hören, dass die da zum Stand gehen müssen, nachdem die das hier gehört haben und sagen, hier, wir haben das gehört und wir würden jetzt gerne euren Abwasch machen, weil die Jungs von der Elite so toll über euch gesprochen haben. Nein, also wenn, dann wird es wohl so sein, dass unsere Bloggerfreunde, also die Foodblogs, die uns hören, ja, quasi da hingehen. Ja, und dann sollen sie sich erkenntlich zeigen. Genau, und dann kriegen die auch das Essen umsonst, über welches gebloggt wird, wenn es lecker ist. Jetzt stellt sich mir die Frage, was ist, wenn das Essen nicht lecker ist? Sollen sie dann gar nicht drüber bloggen? Kriegen sie es dann trotzdem umsonst, weil sie den Abwasch gemacht haben? Dann sollen sie gefälligst lügen, wie jeder gute Influencer. Also das ist eine offensichtliche Frage. Okay, also tatsächlich ist es nämlich so, wenn wir gemeint sind, dann ist es halt schon sehr lustig. Also er möchte mit unserem Podcast nichts zu tun haben. Ja. Mit uns als zweite Person, nämlich als Blogger, aber durchaus. Ja. Dürfen wir dann quasi im Podcast, was wir jetzt eigentlich tun, dürfen wir dann im Podcast gar nicht drüber reden, was wir da Leckeres gegessen haben? Nee, dürfen wir nicht, aber wir dürfen einen Blogbeitrag drüber schreiben. Aber wir dürfen also quasi im Blog drauf hinweisen. Das heißt, wir müssten in unserem Podcast-Blog, den wir eigentlich nur haben, um den Feed zu feeden. Da müssten wir das irgendwie rausschneiden, glaube ich. Na, da müssten wir dann einfach schreiben, Essen waren wir übrigens auch. Es gab Buschkänguru und... Aber wir dürfen hier nicht drüber schreiben, hört es euch an. Genau, nee, hört es euch nicht an. Wir schreiben hier, war lecker, war ganz okay. Oder wir können es essen. 3 von 5 Kochlöffeln. Keine Ahnung, 7 von 47 Sternchen. Kochmützen. Whatever. Aber ich stolpere noch an dem, wie sollen wir uns erkenntlich zeigen? Wir uns jetzt. Wie schaut es jetzt eigentlich aus? Also er behauptet ja, das Essen sei lecker. Ja, das hast du mehrfach betont. Und woran macht er das fest? Er bereitet es angeblich zu. Gutes heißt nichts. Meine Mutter behauptet auch hin und wieder, das, was sie kocht, sei lecker. Okay. Ich habe eine andere Frage noch. Ja? Jetzt ist es ja so, wir haben ja jetzt hier quasi einen investigativen Auftrag. Wir sind ja investigative Journalisten. Du hast doch gerade geleugnet, dass wir investigativ unterwegs sind. Na, wir sind investigativ unterwegs. Aber wir dürfen halt seinen Namen nicht nennen. Okay, jetzt ist es aber so, dass es in diesem Land auch investigative Behörden gibt. Ja, gibt es. Ja, der Verfassungsschutz zum Beispiel. Oder die Verbraucherzentrale. Ja. Wenn jetzt die beispielsweise bei uns anfragen, die hören ja unseren Podcast und bekommen mit, wir haben investigativ recherchiert, dürfen aber eigentlich den Namen nicht nennen, zumindest nicht öffentlich. Wenn die jetzt aber kommen und sagen, hier, liebes Zahlende, liebe Aushilfsjedi, liebe Marlena, liebe Dolly, wie schaut's? Dann berufen wir uns auf unsere podcasterische Schweigepflicht. Ja, oder müssen wir es denen dann nicht sagen? Weil wir müssen es denen nicht sagen. Doch, wir müssen es ja dann eigentlich sagen, weil wir sind ja investigativ und die sind auch investigativ und wir wissen es, also müssen die es ja auch wissen. Das heißt auf Deutsch, lieber Verbraucherschutz, wenn ihr fragt, welcher komische Foodtruck da so unlauteren Wettbewerb macht und quasi Blogger durch Freude bezahlen möchte oder durch Schwarzarbeit, weil es ist ja dann, in dem Fall ist es ja eigentlich Schwarzarbeit, weil wir zeigen uns da erkenntlich, das heißt, wir da ist eine Lohnarbeit, ohne dass wir dafür Lohn bekommen. Ja. Zumindest der nicht versteuert wird. Ja. Und es wäre ja auch Mindestlohn, weil pro angefangene Arbeitsstunde ist ein Mindestlohn zu entrichten. Ja. Und wenn ich mal anfange zu spülen, dann mache ich das richtig. Ja. Und dann dauert es eine Weile. Trotz allem, weil es soll ja sauber werden, nicht bloß schnell, sondern sauber. Yep. Dementsprechend, wenn es zum Beispiel Zoll, ich wollte gerade sagen, das ist doch eine andere investigative Behörde jetzt. Ja, wenn jetzt also der Zoll kommt. Oder wie gesagt, der Verfassungsschutz. Der könnte sich dafür auch interessieren, weil... Das ist ja nur... Er macht ja nur ein unmoralisches Angebot. Ist das jetzt auch schon strafbar? Ja, natürlich. Also vor allem, er hat ja noch Helfershelfer. Er hat ja diese Frau Maus, die da irgendwie... Also ich nenne sie jetzt mal Maus oder Katze oder... Känguru. Es ist ja so ein Lockvogel eigentlich. Ja. Also die Frau Lockvogel. Die Frau Lockvogel lockt quasi unbescholtene Blogger dahingehend, dass die A, Schwarzarbeit machen und B, dann auch noch am besten unkenntliche Werbung. Weil am besten schreibt man nicht Werbung drüber, sonst glaubt es ja eh keiner, dass es lecker ist. Ja, und also, du meinst, wir müssen das, wenn diese investigativen Behörden da ankommen, müssen wir das sagen. Genau, und falls jetzt irgendein Investigativ-Blogger kommt, der ist ja auch investigativ. Also falls ein investigativer Food-Blogger kommt und zum Beispiel einen Hinweis von uns möchte, welcher Laden das ist, müssen wir es dann sagen? Weil er ist ja investigativ. Weißt du, wir könnten das ganz schnell verhindern, indem wir bei RTL anrufen und denen die Story für Rach den Restaurant-Tester anbieten. Dann sind wir aus der Nummer raus. Ja, aber vielleicht schmeckt das Zeugs von den Pfeifen und dann... Ja, dann ist es aber nicht mehr unser Problem. Ja, aber dann kriegt der kostenlos Werbung von RTL. Ja, und? Und wir sind dann auch raus. Wir kriegen dann gar nichts. Ne, wir verkaufen das ja an RTL. Die kriegen das nicht gratis. Ja, und wir haben uns damit auch erkenntlich am Truck gezeigt, oder? Wir ja, genau. Quasi auf Lebzeiten... Wir können dann sagen, hier, wir sind dran schuld, dass der Rach vor Begeisterung in Ohnmacht gefallen ist und wir hätten jetzt gerne, keine Ahnung, so einen Känguru-Döner. Aber ganz ernsthaft, ich habe ja, da fällt mir jetzt tatsächlich ein tolles Format ein, was wir mal machen könnten, die Elite ist. Da könnten wir einfach hier in Stuttgart immer mal wieder irgendwo einfach auftauchen, was essen und dann drüber podcasten. Das klingt super. Das könnten wir tatsächlich sogar machen, statt diesen Fragefolgen manchmal. Ja, manchmal. Oder statt regulärer Folgen. Das hat reguläre Folgen nicht. Die Menschen hören uns, glaube ich, gerne beim Essen zu. Nein, ich möchte ja dann nicht beim Essen podcasten, sondern tatsächlich über das Essen einfach nur reden, nachdem wir es gegessen haben. Also nicht während dem Essen. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Ich habe da so ein, zwei Kritiken gelesen, die nicht so happy waren. Vor allem, die haben immer gesagt, ja, sie hören unseren Podcast beim Bumsen und... Weil es gibt ja tatsächlich Menschen, die sind nicht auf Planet Liebe und die sind auch nicht in der Cosmo, sondern die vögeln tatsächlich. Und die hören uns beim Bumsen. Weil diese ganzen Berliner Spacken kannst du halt echt nicht beim Bumsen hören. Das verstört mich. Na, wir haben durchaus, glaube ich, eine Fangemeinde in einer gewissen Community, die deine männliche Stimme durchaus sehr attraktiv finden und dementsprechend hören die das. Ich sage ja, das verstört mich. Na, siehst du. Ich habe ja eher so das weibliche Publikum, aber die hören selten Podcasts beim Bumsen. Das ist traurig. Da bist du einfach der Held. Bist du einfach... erfahrener und weiser. Ich lasse mir auf die Brust tätowieren. Und dementsprechend, ja, die Elite ist, könnten wir tatsächlich mal irgendwann öfter machen und dann echt darüber sprechen, wie das Essen war, was es da gab. Vielleicht nennen wir dann sogar den Namen und dann ist es eigentlich sogar noch mal witziger, weil wir könnten ja auch Foodtrucks besuchen und wir könnten immer dann bei einem Foodtruck, bei dem es uns geschmeckt hat, sagen, dass es uns geschmeckt hat. Ja. Und aber jedes Mal sagen, dass es nicht der Laden war, der uns unmoralisch auf die Idee gebracht hat. Mit Freude bezahlen wollte. Das heißt, im Grunde machen wir Foodtruck-Werbung für alle Foodtrucks, außer den mit diesem komischen, was bietet der an, so zerbombtes Fleischbrötchen wahrscheinlich. Das Übliche halt. Ja, angeblich schwäbisch. Also das muss man halt lassen ihm. Also er ist da Schwabe durch und durch. Er macht da schwäbisches Essen. Ja. Und er macht auch schwäbische Bezahlung, nämlich er spart es sich. Ja, es ist das immerhin. Ja, ich glaube, damit kommen wir dann durchaus. Wunderbar, ein neues Format wurde geboren. Kurz vor Schluss. Dann sind wir ja schon auf dem Weg zum Schluss. Ja, genau, ich habe jetzt Hunger. Ja, also Fakt ist, ist nun wohl tatsächlich so, dass wir ein neues Format geboren haben. Wir waren unsere Investigativpflicht schuldig und haben die Schuld abgetragen. Wir haben auf die Jugend geschimpft. Die Jugend schimpft, ihnen allerdings auch Hoffnung gemacht, denn es wird nicht besser. Richtig, es wird nur noch schlimmer, also klammert euch dran. Ja, und hängt euch dran wie an einen... wie der Ertrinkende an den Rettungsringen. Wie an so ein paar Brotkrumen bei Hänsel auf und Gretel. Auf der Bank, ja. Hänsel und Gretel auf der Bank. Super. Ja, und bencht mal wieder. Oder ghostet mal wieder. Wir machen jetzt auch uns vom Acker, wir ghosten. Wir faden out. Ja, tschüss.